kann die Kirche alle Sünden nachlassen? Ja, die Kirche kann alle Sünden nachlassen, so zahlreich und so schwer sie auch sein mögen, weil ihr Jesus Christus volle Gewalt gegeben hat, zu lösen und zu binden. Christus, der am Ostertag zu den Aposteln kommt und ihnen die Gewalt gibt, ohne jede Einschränkung. Wem ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen, und denen ihr sie behaltet, sind sie behalten, ohne irgendwelchen Zusatz.